بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، wir machen weiter in unserer Unterrichtsreihe der Aqida. Wir sind, haben letztes Mal eine Einführung gemacht in Qawaid al-Arba'a. Die vier Grundlagen haben wir gesagt, vier Grundprinzipien. Und wir haben gesagt, wer weiß noch, Qaida, Qawaid ist Mehrzahl von Qaida. Und es bedeutet eigentlich Regel. Man kennt das so, Regel, wenn man sagt, zum Beispiel in der Sprache gibt es diese Regel, im Fiqh gibt es diese Regel, dann sagt man immer Qaida. Ist eine Regel. Aber es kann auch Grundlage, haben wir gesagt, Grundsatz, Prinzip, Fundament, Basis oder Richtlinie heißen. Könnt ihr euch erinnern? Grundlage, Grundsatz, Prinzip, Fundament, Basis, Richtlinie. Also im Prinzip geht es auf alles dasselbe hinaus. Und wir haben eine Einführung gemacht und wir fangen heute inshallah mit dem ersten Grundsatz an, den der Sheikh hier erwähnt. Er sagt, Al-Qa'idatul Ula, die erste Regel, Grundsatz, Prinzip, wer es ihr wollt, die erste Regel, das erste Prinzip, alles in Aqida bezogen. Wir sind alle immer noch in Aqida, immer noch in Aqida und der Unterkategorie von Tawhid sind wir. Wir machen immer noch Tawhid. Ja, wir wollen eine ganze Weile Tawhid machen, bis ihr sagt, okay, jetzt habe ich es verstanden. Kann noch dauern, Janne. Ich habe es noch nicht mal richtig verstanden. Nein, das ist, Tawhid braucht immer diesen Fokus. Braucht immer wieder, dass man da zurückkommt, das festigt. Und ihr merkt, Themen, die wiederholen sich, hatten wir. Und dann kommen sie jetzt nochmal. Wir werden jetzt nochmal erwähnt, gefestigt und genauer erklärt. Er sagt, أن تعلم أن الكفار الذي قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر. Er sagt, die Kuffar, zur Zeit vom Propheten صلى الله عليه وسلم, die der Prophet صلى الله عليه وسلم bekämpft hat, die der Prophet صلى الله عليه وسلم bekämpft hat, sie haben zugegeben, sie haben bestätigt, dass Allah was, dass er Al-Khaliq ist, der Schöpfer ist, ja, der Schöpfer von allen Dingen. Die Kuffar von den Mushrikin von damals, die haben gesagt, Allah ist der Schöpfer aller Dinge, der Herrscher. Er ist Ar-Razak, der Versorger. Er ist der Ar-Razak, er ist der Versorger aller Dinge. Er ist Al-Mudabbar, er ist derjenige, der alles leitet. Er hat die Fäden in der Hand. Er ist derjenige, der sich darum kümmert. Aber trotzdem sagt der Sheikh hier, وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ. Trotz dessen hat sie das nicht zu Muslime gemacht. Sie haben zugegeben, was? Ja, dass Allah der Schöpfer ist. Ja, der hat alles erschaffen. Der hat alles. Er lenkt alles. Er ist der Versorger und so weiter. Er bringt Himmel runter. Er lässt leben. Er lässt sterben. All diese Sachen haben sie zugegeben. Aber trotz dessen hat sie das nicht zu Muslimen gemacht. Er sagt, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, und der Beweis dafür, also für seine Aussage, er sagt, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Sprich, wer versorgt euch denn von Himmel und Erde? أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ. Oder wer ist es, der die Gewalt über die Ohren und die Augen hat? Und wer bringt das Lebendige aus dem Toten und das Tote aus dem Lebendigen hervor? Und wer sorgt für alle Dinge? Sie werden sagen, Allah. Dann sagt zu ihnen, wollt ihr denn nicht gottesfürchtig werden? Wollt ihr denn euch nicht fürchten vor Allah? Subhanallah. Dazu, liebe Brüder, diese Sache zeigt uns, dass die erste Regel, was bedeutet das? Erste Regel ist, im Prinzip zu verstehen, dass Tawhid al-Rububiyyah, dass man zugibt, dass Allah der Versorger ist, der Schöpfer aller Dinge ist, der Lenker aller Sachen ist, dass er Tod gibt, dass er Leben gibt, dass er Tod, das Tote bringt und so weiter. Dass er all diese Sachen macht, bringt dich nicht zum Islam. Es bringt dich vielleicht einen Schritt näher. Aber nur allein die Tawhid al-Rububiyyah, die Tawhid, das Einsmachen Allah in seiner Herrschaft, bringt dich, heißt noch lange nicht, dass du Muslim bist. Subhanallah. Also es reicht nicht, genauso wie es damals nicht gereicht hat, zu sagen, wie es manche vom Verständnis her tun, die sagen, La ilaha illallah, bedeutet, La khaliqa illallah. Sie sagen, La ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Allah, wörtlich übersetzt. Übersetzen die in die Bedeutung, La khaliqa illallah, es gibt keinen Schöpfer außer Allah. Und das ist falsch. Das ist falsch, weil die Mushrikin damals haben das bestätigt. Aber trotzdem waren sie keine Muslime und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie bekämpft. Subhanallah. Denn wir sagen, la ma'budu bihaqqin illallah. Keiner hat das Recht, angebetet zu werden, außer Allah. Das ist die richtige Übersetzung. Aber die meisten Menschen erkennen diese Kategorie an. Wir leben zwar jetzt in Deutschland, wo man sagt, viele sind Atheisten, das ist nicht ganz korrekt. Ja, viele tun so, als ob sie Atheisten sind, aber im Endeffekt gehen sie in Kirche oder sie schreiben sich dem Christentum zu. Auf jeden Fall, viele sagen, selbst die Christen, wenn die sagen, ja, die haben Trinität, aber die sagen, wir glauben an einen Gott. Ja, genauso die Juden, die sagen, wir glauben an einen Gott. Ja, und jeder spätestens, wenn er im Flugzeug sitzt und am Schluss glaubt auch an Gott. Ja, aber auf jeden Fall bestätigen sie, dass irgendjemand, selbst Wissenschaftler, haben wir oft genug gesehen, die wenn du ihnen die Beweise bringst, ja, weil die wollen immer nur Fakten, am Ende sagen die, ja, das kann nur ein Gott geben, eine Quelle geben, ein Schöpfer geben, der alles erschaffen hat. Subhanallah. Und sowieso, jemand, der leugnet, dass es Gott gibt, der sagt, es gibt keinen Gott, das ist einfach nur ein Hinterwäldler. Der ist zurückgeblieben, subhanallah. Ja, diese Sachen haben wir schon besprochen. Jemand, der behauptet, es gibt keinen Gott, es ist einfach so als Zufall entstanden, ja? Alles, wir sind durch Affen entstanden, es hat sich so entwickelt, Evolution, das ist ein Hinterwäldler, der ist zurückgeblieben, der weiß nicht, der ist nicht modern, ja? Der ist nicht im neuen Zeitalter angekommen, subhanallah. Alles hat einen Schöpfer, aber diese Sache, diese Kategorie von Ar-Rububiyya, haben die Leute schon immer anerkannt, aber das alleine hat sie nicht zu Muslimen gemacht, liebe Brüder. Und das ist das. Wegen dieser Sache wurden nicht die Gesandten geschickt. Wegen dieser Sache wurden nicht die Propheten geschickt. Weil diese Sachen waren klar. Der Schirk hat sich nicht eingeflößt. Schirk ist, Allah etwas beizugesellen. Jemanden ohne Allah anzubeten oder jemanden mit Allah anzubeten. Darauf kommen wir gleich. Das heißt, der Tawhid al-Rububiyya ist, dass man bestätigt, Tawhid al-Rububiyya ist, dass man bestätigt, dass Allah der Schöpfer, der Versorger, derjenige, der Leben gibt oder das Leben nimmt, der Leiter ist. Also kurz gesagt, dass man Allah eins macht. Tawhid al-Rububiyya bedeutet, dass man Allah eins macht in seinen Taten. Also es gibt Sachen, die nur Allah subhanahu wa ta'ala tun kann und dass man ihm nichts beigesetzt hat. Wie zum Beispiel was? Jemanden sterben lassen. Ja? Wer hat die Kraft dazu? Du. Wallahi, wenn du eine Waffe jemanden richtest und Allah will nicht, dass er stirbt, die Kugel prallt an ihm ab wie Superman. Ja? Prallt an ihm ab oder geht durch und verletzt ihn nicht mal ein bisschen. Allah ist derjenige, der Leben gibt und der Leben nimmt. Subhanallah. Alles, was wir haben, alles, was wir sind, alles gehört ihm. Unser Körper ist nur hier, wir haben hier geleased. Ja? Wir müssen immer zahlen, müssen pflegen. Wir mieten diese Sache. Wir kehren zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. All diese Sachen. Also Taten, alles, dass man Allah subhanahu wa ta'ala eins macht in den Taten, in seinen Taten. Das ist Tawhid al-Rububiyya. Aber diese Sache macht nicht einen zum Muslim. Es bringt einen näher zum Islam. Es ist der erste Schritt, kann man sagen. So wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn du sie fragst, wer hat die Himmel und die Erde erschaffen, so sagen sie, Allah. Ja? Und Allah, natürlich ist es Arabisch. Wenn du in die arabische Bibel gehst, steht Allah. Ja? Wenn du sie fragst, wer hat Himmel und Erde erschaffen, sagen sie Gott. Oder in ihrer Sprache, je nachdem, was sie wollen. Ja? Sie sagen Allah. Subhanallah. Oder sie sagen, sprich, wer ist der Herr der sieben Himmel? Und der Herr des gewaltigen Thrones? Sie werden antworten, Allah. Das sagt Allah im Koran. Immer wenn du sie diese Frage stellst, Taten von Allah. Wer bringt Regen runter? Allah. Ja? Wer lässt die Erde blühen? Allah. Ja, es gibt zurzeit auch so Naturfreaks. Ja? Die Natur hat das gemacht und so. Allahu musta'an. Das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, lest die letzten Verse von Surat al-Mu'minin. Von Surat al-Mu'minun. Lest die letzten Verse. Da werdet ihr sehen, subhanallah, dass die Mushrikin von damals Tawhid al-Rububiyya anerkannt haben. Doch wie gesagt, das alleine reicht nicht. Und die Gesandten wurden nicht deswegen gesandt. Denn wenn es so wäre, dann wäre Abu Lahab der erste Muslim gewesen. Ja, weil Abu Lahab, er hat gesagt, dass Allah der einzige Schöpfer ist. Der einzige Versorger ist. Derjenige, der Tod, der Leben gibt und der Tod bringt. Er ist der Einzige. Aber das alles hat ihm nichts gebracht. Er hat ihn nicht ins Paradies gebracht. Denn die Gesandten wurden nicht für Tawhid al-Rububiyya, sondern für Tawhid Al-Uluhiyya, die Tauhid in der Anbetung gebracht. Subhanallah. Tayyib. Die zweite, das soweit zur ersten Regel, das ist, denke ich, klar. Aber das, um das sich zu verinnerlichen, das alleine reicht nicht aus. Dann gehen wir weiter. Er sagt, Al-Qa'idatu Thaniya, die zweite Regel. Annahum yaqulun, dass sie sagen, wer? Die Mushrikin. Oder? Diejenigen, die behaupten, sie sind Muslime, aber sie machen Schirk. ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. Wir rufen sie nicht an oder wir wenden uns ihnen nicht zu, außer nur, weil wir die Nähe von Allah wollen und weil wir die Schafa'a von ihm wollen, die Fürsprache wollen. Wir wollen, dass sie Fürsprache bei Allah machen. Das ist, was sie sagen. Da sagt Allah, was ist der Beweis dafür? Der Beweis ist im Koran, dass diese Leute das sagen. Und das ist nicht neu. Der Koran ist nicht neu, die haben das schon damals gesagt, diese Leute. Aber wir denken, heute ist es neu, dass die Leute heute sagen, ja, wir beten die nicht an, wir wollen nur, dass sie für uns Vermittlung machen zwischen uns und Allah. Allah sagt im Koran, فَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَا. Warte mal. Er sagt, na'am. Er sagt, wahrlich, Allah alleine gebührt lautere Gehorsam. Und diejenigen, die sich andere zu Beschützer nehmen, statt ihnen sagen was? مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا. Er sagt, wir dienen ihnen nur, damit sie uns Allah näher bringen. Die sagen, wir beten sie nicht an, aber wir bitten sie, dass sie für uns Dua machen bei Allah. Also Allah sagt, wir dienen ihnen nur, damit sie uns Allah näher bringen. Wahrlich, Allah wird zwischen ihnen über das, worüber sie unein sind, richten. Wahrlich, Allah weiß den Weg nicht, der ein Lügner und ein Undankbar ist. Allah zeigt jemandem nicht den richtigen Weg, jemand, der lügt und der undankbar ist. Was bedeutet das? Die wissen, dass sie lügen. Die wissen, dass sie das falsch machen, aber sie wollen das machen aus Gelüsten her. Die wollen das machen aus Dunya-Sachen her. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allah wird sie nicht recht leiten, solange sie lügen und solange sie undankbar sind. Subhanallah. Und das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat jene zu Mushrikin erklärt, die in Tawhid al-Uluhiyya, in der Anbetung, jemanden ihm beigesellen. In der Ibadah, ihm etwas beigesellen. Die hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, hat über sie Hukm gegeben. Hat gesagt, jemand, der neben mir jemand, das heißt Beispiel. Ja, du betest zwei Rekka. Jetzt, du betest zwei Rekka. Wenn du sagst, okay, ich bete zwei Rekka für Allah, aber auch für meine Mutter. Geht das? Ja, du magst doch aber deine Mutter auch. Warum nicht? Ja, geht nicht. Du kannst dein Gebet nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Sobald irgendjemand in diese Ibadah reinkommt, ist diese Ibadah kaputt. Und wenn du das mit Absicht machst, dann muss man darüber überlegen, ob du nochmal Shahada machen musst oder nicht. Subhanallah. Wenn du das mit Absicht machst, wissentlich, obwohl man zu dir erklärt hat, das darfst du nicht. Man hat so Beweise gebracht. Ja, und du sagst, ich mach trotzdem, weil ich Lust habe. Ja, da muss man überlegen, ob du nochmal Shahada sprichst oder nicht. Subhanallah. Deswegen, jemand, der neben oder außer Allah anbetet, in der Anbetung, in Ibadah, Tawhid al-Uluhiyya, das, worum die Gesandten gesandt wurden. Die Gesandten wurden nicht wegen Ar-Rububiyya in der Herrschaft gesandt, ja, sondern Uluhiyya, Allah eins machen in seiner Anbetung. Dass man Allah alleine anbetet. Ihm niemanden beigesellt. Alles andere, wenn man Allah das beigesellt, wenn man Allah neben Allah oder außer Allah, das heißt ohne Allah jemand anbetet, dann ist diese Anbetung oder dieser Beten da auf dem Weg ins Feuer, subhanallah. Und diese behaupten nicht, dass ihre Götter, wir müssen achten, diese behaupten nicht, dass ihre Götter oder ihre Götzen erschaffen oder versorgen oder leiten oder die behaupten nicht. Die Leute, die diese Sache Aussage tät, die sagen nicht, unsere Götze hier, ja, oder der Tod im Grab, ja, die behaupten nicht, dass er Leben geben kann, dass er Sterben bringt. Die behaupten nicht, dass er der Versorger ist, dass er der Schöpfer ist. Die behaupten das nicht, um diese Sache klarzustellen, subhanallah. Sie sagen nur, لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا, damit sie uns Allah näher bringen. Ja? Die wollen nur, dass sie uns Allah näher bringen. Die sollen nur Vermittler zwischen uns sein. Subhanallah. Allah subhanallah sagt im Koran, sie beten neben oder außer Allah an, was ihnen weder schadet noch nutzt und sie sagen, das sind unsere Fürsprecher bei Allah. Und die wissen, dass nicht da kann weder Nutzen noch Schaden, aber sind trotzdem meine Fürsprecher. Wie funktioniert das? Du gehst, Beispiel, ja, damit man das mal versteht. Ich habe hier einen Automechaniker-Profi und ich habe einen Bäcker. Mein Auto ist kaputt und ich gehe zum Bäcker. Sage ich, mach mal. Aber ich bin Bäcker, egal. Er kann ihm weder Nutzen noch Schaden, vielleicht sogar eher Schaden, wenn er ins Auto reingeht. Sag ich, egal, ich mag dich eher, ich mag den Kfz-Mechaniker nicht. Mach du mal an mein Auto. Was passiert? Ha? Ja, mal kaputt. Dein Auto geht kaputt. Ha? Oder dein Auto wird nicht repariert. Das ist das Problem, weil du hast dich an falsche Person gewendet. Wenn es um Anbetung geht, um Ibadah geht, dann wendet es nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Nur für ihn alleine. Ha? Da kommen keine zwei Leute, keine drei Leute, keine andere. Deine Absicht, deine Niyyah ist nur für Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Da darf nichts anderes rein, subhanahu wa ta'ala. Sie wissen diese Sache. Sie wissen, dass diese sogenannten Götter nichts können und nichts bringen. Ha? Aber sie wollen sie als Allah. Sie wollen sie als Fürsprecher bei Allah, subhanallah. Anstatt sie Allah direkt anrufen. Und da oben ist ein Problemfehler. Ja. Problemfehler. Also gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er ist von der Shayatin, dass er das macht und die Leute dahin bringt. Er sagt, ich mach das und so, das ist gut, guck mal, ich mach das auch und so. Oder er ist wirklich unwissend. Ja? Er ist wirklich unwissend, er wurde so erzogen oder sonstige Sachen. Und er macht, und er denkt, Allah, ihm wurde gesagt, Allah, guck mal, heute, wenn du zum Präsidenten willst, zum König willst, kannst du nicht direkt zu ihm gehen, du musst so über Botschafter, über Dinge und so, kannst du nicht direkt mit ihm sprechen. Ja, wer bist du schon? Dass du direkt denkst, und Allah ist doch gewaltiger für uns Muslime. Wie können wir direkt zu ihm? Wir brauchen einen Vermittler, der ihm nahe steht. Ja, Allahs Nahegestellten. Ja, Maulana, sagen die mal. Die machen die Leute, die rechtschaffen sind, die wirklich Maulana sind, die wirklich Allah nahestehen sind, machen die kaputt. Hä? Ja, die nehmen die. Subhanallah. Bestes Beispiel ist Abdul Qadir Jailani. Hä? Bestes Beispiel. Allah, die Gelehrten sagen, er war ein rechtschaffener Mann, aber sie haben seinen Namen kaputt gemacht. Sie haben ihn kaputt gemacht. Sie haben ihn, und Wallahi, er wird sein Recht holen am jüngsten Tag. Er wird sagen, ich habe mit euch nichts zu tun. Hä? Ich habe mit euch nichts zu tun mit eurem Kuffer, was ihr da macht. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, kannst du direkt, ein Muslim kann mit Allah direkt kommunizieren. Jetzt sofort, du sagst, ja Allah. Heb seine Hände, sagst, ja Allah. Direkt kommunizieren. Bei jeder Kleinigkeit, überall an jedem Ort, subhanallah. Das ist, was ein Muslim, das ist, was ein Muslim macht und was ein Muslim machen kann. Also, wie kann man, anstatt du Allah direkt anrufst, derjenige, der alles erschaffen hat, der alle Sprachen kennt. Natürlich kannst du zu jemandem gehen, der am Leben ist, und sagen, mach Dua für mich. Kannst du diese Sache machen? Sagen, du hast einen Alim, der kommt und sagst, ja, Sheikh, kannst du für mich Dua machen, dass Allah mir meine Sünden vergibt und so. Und der macht Dua für dich. Und sein Dua wird natürlich eher angenommen, weil er rechtschaffen ist als deins. Aber heißt nicht, dass deine Dua nicht angenommen wird. Weil jedes Dua von einem Muslim, positive Dua, ja. Jedes positive Dua von einem Muslim wird angenommen. Ob er das im Diesseits bekommt oder im Jenseits, entscheidet Allah subhanahu wa ta'ala. Und das meiste unserer Bittgebete sind im Jenseits. Und wir werden, Wallah, wir werden uns beschweren. Wir werden vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen und sagen, ja Allah, ich habe dich gebetet um das und das. Ja, warum hast du mir nicht gegeben? Wir sind so frech. Wallah, wir sind so frech. Wir stehen vor Allah, wir sagen zu ihm, warum hast du mir nicht gegeben? Ja, Allah kann sagen, was willst du eigentlich? Ich gehe in die Hölle. Einfach so. Aber Allah ist gerecht. Da sagt, guck mal, ich habe es bei mir behalten. Zeig dir dein Paradies, ein Stück vom Paradies. Da sagt er, ja Allah, warum hast du nicht alle Bittgebete bei dir gehalten? Guck mal, passt ihm so nicht, passt ihm so. So ist Mensch. Subhanallah. Allah muss sein. Auf jeden Fall können wir Muslime direkt Allah fragen. Wir brauchen keinen Vermittler. Allah braucht keinen Vermittler. Allah braucht keinen Übersetzer. Allah braucht niemanden. Ja? Besonders nicht Steine, Figuren, Götzen, Tote. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ihr könnt die Tote nicht hören machen. Haben wir schon mal gehabt. Und die sagen was? Doch. Komm mal. Allah sagt, du kannst nicht. Sag doch, gar nicht. Aber wer lügt jetzt? Allah oder du? Ja, ich mache extra diese knallharte Beispiel. Ja? Wer lügt? Allah oder du? Wer weiß besser? Allah oder du? Und dann sagen sie, ja, aber der Prophet hat doch auch einmal geredet. In Badr, als er im Grab war. Ja, war einmalige Ausnahme für ihn, weil er der Prophet ist. Einmalige Ausnahme. Aber ist das danach nochmal passiert? Ist nicht passiert. Ja, haben die Sahabe das gemacht? Nein. Ja, brauchen wir gar nicht weitergehen. Subhanallah. Brauchen wir gar nicht weitergehen. Allah sagt im Koran, du kannst die Toten nicht lebendig machen. Ja, du kannst die Toten nicht hörend machen. Zu wem sagt er das? Zu ihm sagte das, zu dem Propheten. Allah sagte zu seinem Propheten, sagt, du kannst die Toten nicht hörend machen. Und wenn du willst, du kannst so viel reden, du kannst sie nicht hören. Nur wenn Allah will, erlaubt er dir das. Ja, du kannst sie nicht hörend machen. Das heißt, subhanallah, man sieht, die kommen in vielen Argumenten, die sagen, ja, zum Beispiel beim Propheten. Die gehen an das Grab vom Propheten, sagen, ja, Rasulallah, gib mir ein Kind. A'udhu billah. Wer gibt dir Kind? Allah oder Prophet? Allah, Prophet? Allah subhanahu wa ta'ala natürlich gibt dir. Die sagen, ja, aber ich mache Dua, damit er Dua macht, damit geht es schneller. Er ist tot, er ist im Barzakh. Er kann dich nicht hören. Das Einzige, was Allah ihm erlaubt hat, ist Salawat. Einzige Ausnahme, dass du sagst, sallallahu alaihi wa sallam, oder Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad, kama salait. Und das was? Ja, dann schickt Allah, dann, was passiert? Schickst du das direkt zum Propheten? Kannst du nicht schicken. Du sagst, Allahumma salli ala Muhammad. Du sagst, oh Allah, ja, sende meinen Salat auf den Propheten. Viele schicken gar nicht, was sie sagen. Allahumma salli ala Muhammad. Oh Allah, mach du Salawat für mich auf den Propheten. Allah schickt einen Engel zum Propheten und sagt, guck mal, der und der hat Salawat auf ihn gemacht. Während du das machst, Allah macht auf dich das zehnfache Salawat. Subhanallah. Allah macht, du sagst nicht von dir selber, oh Prophet, ich schicke dir mal Salat, mach das mal. Ja, bring das mal zu den Leuten. Bring das mal zu den Leuten, die sagen, ja, ich schicke direkt irgendwas zum Toten. Sei es Salawat, sei es Koran. Frag mal, wie geht das? Ist das neue Hightech-Methode? Ja, mit Internet kannst du nicht schicken. E-Mail kannst du nicht schicken. Wie schickst du? Was für eine Methode ist das? Wie schickst du einem Toten etwas? Kannst du nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn jemand stirbt, ja, seine Taten gehen zu Ende. Der kann weder Gutes noch Schlechtes mehr tun. Außer drei Sachen. Wir kennen das Hadith. Ja? Ein rechtschaffener Sohn, der Dua macht. Oder ein Sadaqa Jariya, die er gegeben hat. Eine fortlaufende Sadaqa Spende. Oder ein Wissen, das er hinterlassen hat. Da kann er noch punkten. Ja? Kann auch andersrum passieren, wenn er eine schlechte Sunna angefangen hat. Ja, kann er auch noch Schlechtigkeit kriegen. Das ist ein anderes Thema. Aber er kann selber nichts tun. Er kann selber nicht Bittgebet für jemand machen. Er kann selber nicht etwas wollen. Das ist vorbei. Diese Sache galt für Propheten, galt auch für unseren Propheten und gilt auch für uns. Subhanallah. Manche Leute gehen und schmeißen Briefe rein. Ja, beim Propheten. Als ob er nachts wirklich aufsteht, hat nichts zu tun, der Prophet steht, geht aus dem Grab raus, so, oh, ich guck mal heute, wer hat mir alles Briefe geschrieben, nimmt die, mashallah, und liest die durch und sagt, ja Allah, guck mal hier, Wunschliste, sind wir bei Weihnachtsmann gelandet. Subhanallah. Die machen so. Wie kann man so etwas machen? Wie kann man so den Propheten erniedrigen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, macht nicht so das Gleiche mit mir, was die Juden, was die Christen mit Isa alaihi wasallam gemacht haben. Ha? Übertreibt nicht. Sagt, diene Allahs und sein Gesandter. Er hat extra diese Sache eingeführt. Was sagst du? Du sagst, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu. Ha? Abduhu wa rasuluh. Sein Diener und Gesandter. Der Prophet hat das eingebaut. Er sagt, so musst du sagen, Diener und Gesandter, damit du nicht zu hoch machst. Der beste Mensch für uns, den wir am meisten lieben, ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Mehr als unsere Mutter, unser Vater. Mehr als unsere Kinder. Sallallahu alaihi wasallam. Ja? Aber selbst er kann dir nicht helfen. Er sagt zu Fatima, oh Tochter von Mohammed. Er sagt, ja Fatima, ich kann dir nicht helfen. Ich kann dir nicht, du rette dich jetzt. Rette dich selbst. Ich kann dir nicht helfen. Ich kann dir nur sagen, وَمَا عَلَى رَسُولُنَا إِلَّا الْبَلَغُ. Unseren Propheten obliegt nur die Überbringung der Botschaft. Die sind nur Postboten. Die bringen nur Botschaft. Sag, Achtung, das ist richtig, das ist falsch. Wenn du das machst, kommst du Jannah. Du kannst nicht sagen, ja, kannst du nicht für mich irgendwie einen Spezialweg, dass ich das nicht machen muss, ich muss nur dann dir. Guck mal, wenn ihr richtig überlegt, diese ganzen Angelegenheiten, wie das klingt. Die Christen sagen, das Einzige, was du machen musst bei denen, das Einzige ist, dass du anerkennst, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist. Das heißt, wenn du sagst, Jesus ist für Sünden gestorben, halas, du kannst machen, was du willst. Tod, Mord, Totschlag, Zinsen, Sehen, alle Schlechtigkeiten, kein Problem. Warum? Du glaubst daran, dass Jesus für seine Sünden gestorben ist. Fast dasselbe ist es bei diesen Leuten. Das Einzige, was du tun musst, geh zu dem Sheikh so und so an sein Grab. Tu, was du willst, geh an sein Grab, sag, oh Sheikh, und schlachte am besten noch für ihn. Ha? Sag, oh Sheikh, mach bei Allah, dass er meine Sünde wegmacht. Fertig. Ja, wie Beichte geben. Ja, schlachtest du was? Bringst du Geld am besten noch ans Grab? essen und so. An was erinnert uns das? Erinnert das uns? An Ibrahim a.s. Ja, die Leute, zur Zeit von Ibrahim a.s., die haben Essen gebracht, Geld gebracht vor die Götzen und so. Subhanallah. Allahu musta'an. Wir kommen gleich zu Ibrahim a.s. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es genau dasselbe, subhanallah, diese Grabanbieter, dass sie sagen, ja, wir wollen doch nur, dass sie Fürsprache bei Allah subhanahu wa ta'ala machen. Die sollen bei uns Shafa'a machen. Also Shafa'a ist Fürsprache, dass du jemanden eine Fürsprache machst. Und es gibt eine Fürsprache im Diesseits und Fürsprache im Jenseits. Ja, Fürsprache, was bedeutet Fürsprache? Ja, leg mir ein gutes Wort ein, sozusagen. Ja, du willst irgendwo arbeiten, ja, dein Freund arbeitet da schon, gibst du ihm deine Unterlagen, sagst du, komm, oder er geht mit dir, sagst, guck mal, da ist ein guter Junge, arbeitet, er macht Fürsprache für dich. Das ist erlaubt, das ist kein Problem. Ja. Das Problem ist jetzt, wenn du zu einem gehst, oder wie soll ich sagen, würdest du zu einem Toten, der eine hohe Stellung hatte, bei Mercedes hingehen und sagen, oh Toter, guck mal, hier ist meine Bewerbung, kannst du das bitte dem Daimler geben? Damit ich eine gute... Wird keiner machen, oder? Wird das irgendjemand machen? Nein, wir sagen, er ist doch unnötig, der ist doch tot, der kann mir doch nicht helfen. Aber im Jenseits soll er dir helfen können. Der ist tot. Der ist tot, subhanallah. Also das ist die eine Fürsprache im Diesseits. Die Fürsprache im Jenseits, die ist nur für wen? Die ist nur für Allah. Nur Allah alleine hat die Fürsprache. Allah alleine. Er sagt, keiner wird an diesem Tag sprechen, außer mit seiner Erlaubnis. Nur wer Allah erlaubt. Ha? Nur wer Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt. Auf jeden Fall, Shafa'a gibt es zwei Arten. Eine gültige und eine ungültige. Eine gültige und eine ungültige. Die gültige hat zwei Bedingungen. Damit die Shafa'a gültig ist, hat zwei Bedingungen. Erst ist, sie ist nur mit Allahs Erlaubnis. Sie ist nur mit Allahs Erlaubnis. Hat irgendjemand schon eine Erlaubnis von Allah bekommen, dass er Shafa'a machen darf? Hat jemand bekommen schon? Irgendein Sheikh. Ha? Irgendeiner. Kennt ihr jemanden? Hat irgendjemand Schafa'a bekommen? Nein, hat nicht. Hat nicht. Selbst der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, der muss am jüngsten Tag erstmal zu Allah subhanahu wa ta'ala hingehen und sich niederwerfen und Dua machen und ihn lobpreisen. Ha? Subhanallah, Alhamdulillah. Das wird eine lange Zeit, bis Allah zu ihm sagt, heb deinen Kopf. Sprich, du wirst gehört. Ha? Sprich für und dir wird gewährt. Da erst dann. Ja, und er ist der Erste, dem das gewährt wird. Denkst du, da kann irgendjemand kommen und sagen, ja Allah, hier, Mustafa, der hat, als ich tot war, hat er zu meinem Grab gekommen, hat geschlachtet in meinen Namen, ich wollte für dich vorstellen. Das sind die Ersten, die in Höllenfeuer gehen, subhanallah. Allah musta'in. Auf jeden Fall, erstes ist nur mit Allahs Erlaubnis. Und das Zweite ist, dass derjenige, der Fürbitte macht, der Shafa'a macht, ist von Ahlul Tawhid. Derjenige, der der Fürsprache macht, muss von Ahlul Tawhid sein. Das heißt, der muss Tawhid richtig praktizieren. Der muss kennen, was Tawhid ist. Der muss wissen, was Tawhid ist. Er sagt nicht Alim, Ulama, Kabir, er sagt nicht große Gelehrte. Er sagt Ahlul Tawhid. Jemand, der Tawhid von Muwahidin. Und es ist ein Hadith, gibt es einen langen Hadith, wo der Prophet sagt: Jemand, der rechtschaffen ist und sinngemäß und von den Leuten von Tawhid ist, und ein bestimmtes dieses Tawhid-Verständnis richtig verinnerlicht hat, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm ermöglichen, 70, für 70 Leute von seiner Familie oder Freunde Shafa'a zu machen. Ja? Wird ihm ermöglichen, subhanallah. Auf jeden Fall, wo ist der Beweis für diese zwei Aussagen? Ich habe jetzt irgendwas gesagt, zwei Kriege, wo ist der Beweis? Dass es nur mit Allahs Erlaubnis geht und dass es nur von Ahlul Tawhid ist. Im Koran, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wo in Ayat al-Kursi, was sagt er? Wer will denn bei ihm Fürsprache einlegen, außer mit seiner Erlaubnis? Wer? Keiner. Subhanallah. Oder Surat al-Anbiya. In Surat al-Anbiya. Und sie bitten nicht, außer, und sie werden nicht bitten können, sie werden nicht fürbitten können, außer mit dem er zufrieden ist, oder außer dem er die Erlaubnis gibt. Subhanallah. Und in Surat al-Ghafir, Vers 18, er sagt, die Ungerechten werden weder einen Freund noch einen Fürsprecher haben, auf den gehört wird. Die Ungerechten, ja, die Zalim, die Kuffar, die Mushrikin, die Ungerechten, weil sie das größte Unrecht machen gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Sie werden keinen engen Freund haben und sie werden niemanden haben, der für sie Fürsprache macht. Warum? Weil die Kuffar sind keine Freunde mit Muslimen. Die Muslime sind keine Freunde mit dem Kuffar. Sie sind keine engen Freunde, sie sind vielleicht Kollegen, ja, Bekannte, so, hi, tschüss, von Arbeit, hi, Markus. Also, ja. Solche Sachen. Das war, aber Freunde, enge Freunde, denen man vertrauen kann, gibt es nicht so zwischen Muslimen. Gibt es nicht. Ja, warum? Weil derjenige das größte Unrecht macht. Sie sind ungerecht. Und sie werden an dem Tag keinen Fürsprecher haben für sie. Subhanallah. Und diese Leute, die hören nur Shafa'a, Shafa'a, Shafa'a. Und sie wissen nicht, was es bedeutet. Deswegen gehen sie und fordern sie von Toten. Die meisten von ihnen, Wallah, liebe Brüder, die meisten von ihnen, die das machen, die sind unwissend. Deswegen muss man immer gut mit denen umgehen, muss man ihnen das Sache erklären. Weil die wissen das nicht. Natürlich, wenn jemand zu dir kommt, sagt, ey, guck mal, wenn du da hingehst, einmal gegen die Wand haust, dann kriegst du 1 Million Euro, dann werden viele versuchen, da gegen die Wand zu hauen. Ja, weil er hat irgendwas gehört. Er sagt, guck mal, da in diesem Fluss gibt es Gold. Bring dieses Gerücht mal in Schramberg. Da, hier, da fließt doch ein Fluss, da gibt es Gold. Ja, keine Woche später, du siehst Leute, die wollen alle Gold suchen. Subhanallah. Die wissen Unwissen, die wollen Schafa'a, die wollen die Fürsprache, die wollen, dass der Prophet für sich Fürsprache macht, dass die Leute Fürsprache machen. Subhanallah. Warum ist das? Warum? Mach doch Dua zu Allah, dass Allah dich von jenen macht, die Fürsprache machen dürfen. Sei von Ahl al-Tawhid. Sei von Leuten, die eine Stellung bei Allah haben. Subhanallah. Auf jeden Fall sagt er weiter, und der Beweis für die Schafa'a ist, und sie verehren statt Allah an, was ihnen weder schadet noch nützt, und sie sagen, das sind unsere Fürsprache bei Allah, wie wir gerade erwähnt hatten, hat das ein bisschen vorweggenommen. Und die Fürsprache besteht aus 2 Arten, die verbotene Fürsprache und die erlaubte, bestätigende Fürsprache. Die verbotene Fürsprache ist jene, die von anderen als Allah bezüglich dessen, was nur Allah fähig ist zu erbitten. Das heißt, die verbotene ist, was? Die verbotene Fürsprache ist, dass man von anderen Fürsprache will, wozu nur Allah fähig ist. Wie gesagt, die Fürsprache gehört nur Allah. Das heißt, Fürsprache kann nur Allah gewähren, kann nur Allah geben. Wo ist der Beweis? Ja, er sagt, o die ihr glaubt, spendet von dem, was ihr beschert habt, bevor ein Tag kommt, an dem es kein Handeln, keine Freundschaft und keine Fürsprache mehr gibt. Ja, die Ungläubigen sind es, die Unrecht tun. Subhanallah. Das ist, wie schon erwähnt, das sind die Bedingungen von, wer eine Bedingung, wir haben gesagt, 2 Bedingungen von dieser Fürsprache. Wenn eine Bedingung wegfällt, dann ist es, was? Keine erlaubte Fürsprache mehr. Das ist nicht mehr erlaubt. Und keiner kann Fürsprache einlangen ohne Allahs Erlaubnis. Und selbst, wie schon erwähnt, selbst der Gesandte Allahs wird es nicht können, außer mit Allahs Erlaubnis. Das ist auch dasselbe. Es ist ungefähr dasselbe, wie der Prophet sagt, keiner kommt ins Paradies, außer mit der Barmherzigkeit Allahs. Ja, sozusagen, keiner kommt ins Paradies, außer mit Allahs Erlaubnis. Ja? Keiner kommt ins Paradies. Nur wer Allah gestattet, der kommt ins Paradies. Wenn Allah nicht will, kannst du ins Paradies gehen. Sagst du, ich geh doch. Ich geh rein. Kannst du nicht. Allah sagt, du gehst in die Hölle. Sagt, nein. Sag das mal. Wallah, es gibt Leute am jüngsten Tag, die werden, Allah sagt, du hast das und das gemacht. Er sagt, nein. Der lügt Allah ins Gesicht. Allah sagt, du hast das gemacht, hier ist Beweis, sagt nein. Sagt, guck mal, hier die Engel, die sind Zeuge, die haben dich gesehen. Sagt, du kenn ich nicht. Ich kenn keinen Engel. Subhanallah. Und dann was passiert? Er wird sich selbst sprechen lassen, seine Hände und Füße. Sagt, was redet ihr gegen mich? Subhanallah. Allah muss ein. Nur Allah kann diese Sache geben. Und wie gesagt, diese Leute, die Grab anbeten und so, sie sind unwissend. Sie wissen nicht und sie verstehen auch nicht und vielen wird das auch nicht gesagt, weil das wird alles aus dem Kontext genommen. Sie wissen nicht, dass Allah sagt, du kannst die Tote nicht hörend machen. Einfach ist diese Aussage schwer zu verstehen. Kann man das anders verstehen? Kann man, Allah sagt, du kannst die Tote nicht hörend machen. Kann jetzt jemand hinkommen und sagen, kann ich doch? Oder kann jetzt jemand hinkommen und sagen, nee, das bedeutet, du darfst keine Spaghetti kochen? Gar nicht das machen. Nee, die Aussage ist eindeutig, oder nicht? Allah sagt, bete niemanden an, außer Allah. Heißt es, bete 2 an, 3 an, 4 an? Nein, nur Allah anbeten, subhanallah. Auf jeden Fall sagt er weiter, und die bestätigen, die erlaubte Fürsprache ist jene, die von Allah begehrt wird. Während der Fürsprecher mit der Fürsprache geehrt und derjenige, der vermittelt wird, jemand ist, dessen Allahs Taten und Rede gefallen, erst nach seiner Erlaubnis ihm gewährt wird. So sagt der Höchste, wer ist es, der bei ihm Fürsprache einlegen könnte, außer mit seiner Erlaubnis. Das heißt, derjenige, der Fürsprache einlegt, der hat schon eine gewaltige Position bei Allah. Aber demjenigen, dem Fürsprache gewährt wird, dem gefällt Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, deine Taten, deine Worte hat Allah gefallen. Deswegen erlaubt Allah, jemand anderem für dich Fürsprache zu machen. Das heißt, mindestens, du musst auch von Ahlul Tawheed sein. Du musst auch Allah nicht beigesellt haben. Du musst auch von Allah. Warum? Weil die beste Tat, die Allah gefällt, ist was? Ist Tawheed. Dass du Allah nicht beigesellst. Und ohne Tawheed sind alle anderen Taten ungültig. Richtig? Ohne Tawheed sind alle anderen Taten ungültig, subhanallah. Deswegen musst du auch von Ahlul Tawheed sein. Dass du in beiden Sachen geehrt wirst. Subhanallah. Und diese Shafa'a, können nur die Leute von Tawheed geben und die Leute von Tawheed bekommen. Und der Mushrik, der wird keine Shafa'a einlegen können. Denn derjenige, der Schirk macht und der sich selbst als Vermittler sieht, sowieso jemand, der sagt, ich bin Vermittler, ich bin Awliya, ja, ich bin da, kannst du vergessen. Ja, das ist Einbildung. Wenn jemand selber sagt, ich bin Waliullah, ich kann dies und das, ich kann fliegen und ich kann tanzen und ich kann, kannst du vergessen. Jemand, der Allah nahegestellt ist, du siehst ihn nicht, du merkst ihn nicht, du denkst, irgend so ein Penner ist das. Was ist das? Du kommst in die Moschee und geht. Du kennst, du beachtest ihn nicht mal, subhanallah. Aber wenn er Dua macht, wird angenommen. Sag. Aber die Leute, die heutzutage teuerste Kleidung, schönste Autos, ja, 5 Ringe da, 6 Ringe da, ja, und sitzen dann so da, ja, und jeder küsst seine Hände und dann sagt man über die, der will nicht, dass man seine Hände küsst. Ja, der hat sie halt da liegen. Wer sitzt so da? Natürlich. Der sitzt halt so da und die kommen und küssen seine Hände. Ja? Oder sie tanzen vor ihm und singen und du sagst, der will gar nicht, dass man vor ihm singt. Kann er nicht sprechen? Wenn er ehrlich ist, dann sagt er, hey, ittaqullah. Fürchtet Allah. Subhanallah. Die Leute, die rechtschaffen sind, die wollten nicht, dass man für sie aufsteht. Und sie sind nicht für die Reichen aufgestanden, subhanallah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat es gehasst, dass man für ihn aufsteht. Und die Sahaba haben gesagt, wallahi, wenn wir nicht wüssten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das hasst, wären wir für ihn immer aufgestanden. Aber weil wir gewusst haben, dass er das hasst, guck mal, die wollen nicht schaden. Also sind wir sitzen geblieben. Subhanallah, sind wir sitzen geblieben. Und so waren alle Gelehrte, Warathatul Anbiya, die Gelehrten, die haben es gehasst, die mögen es nicht, wenn man für sie aussteht. Du siehst das. Aber jemand, der reinkommt, der ist Prediger, Superstar, möchte gern Sheikh, möchte gern Maulana, und der kommt rein und keiner steht auf, der wird sauer. Sag was, ich komme hier rein und alle sitzen. A'udhu billah. A'udhu billah min hada. Was ist das? Jemand, der richtig ist, der kommt rein, der Kopf genickt, sagt Salam alaikum, schämt sich, wenn jemand aufsteht, sagt bitte, bleib sitzen, was machst du da? Und die kommen und so, natürlich kannst du nicht von allen hindern, dass sie aufstehen, er kann sie nicht schlagen, er bleibt sitzen, subhanallah. Aber das sind Unterschiede, subhanallah, das sind Unterschiede, sie mögen das nicht. Und sie wollen das nicht, dass man für sie aufsteht. Aber diese Leute, sie wollen das haben, und die nehmen und sie führen die Leute in die Irre. Sie nehmen das und erzählen den Leuten, ja, wenn du den und den hingehst und ihn als Vermittler nimmst, das Problem ist dabei immer das Tod. Bei Lebendigen kann man sich drüber streiten. Ja, bei lebendigen Leuten kann man drüber streiten. Okay, wenn er rechtschaffen ist, geh, sag, er soll für dich Dua machen. Dann mach keinen Faxen, geh nur einfach, kein Problem. Kann man vielleicht drüber streiten. Aber jemand, der tot ist, der ist tot. Ja, du kannst ihn nicht hören machen. Das, was du sagst, kann er nicht hören. Ja, das, was du ihm geben willst, kann er nicht lesen. Und wie kannst du zu ihm sagen, mach Dua für mich und er hört dich gar nicht. Und sagst, ja, da mach Dua für mich. Subhanallah. Aber es gibt tatsächlich aber Leute, die sagen, ich bin zum Grab gegangen, bin zum Grab von dem und dem gegangen und hab gesagt, gib mir das und das und nächsten Tag hatte ich das schon. Gibt's wirklich. Was ist mit diesen Sachen? Shaitan. Es gibt genug Shaitane, die in Gräbern rum sind. Ja, die warten auf so eine Gelegenheit. Der Shaitan wartet auf so eine Gelegenheit, bis man sowas macht, sodass er das ausnutzt. Wie diese Geschichte von dieser Frau, die bekannt ist, Allah musta'an, die immer rausgekommen ist, sagt, oh Allah, versorg mich. Und ein Mann, immer gekommen ist, er sagt, es gibt keinen Gott, wer soll dich, du musst so und so. Ja? Und das nächste Tag rausgekommen und er sagt das Gleiche. Sie sagt, oh Allah, versorg mich, ich habe niemanden außer dir. Sie sagt, es gibt keinen Gott, geh arbeiten, mach dies und so. Ja? Und er sagt, ja, ich mache einen Trick, ich lege sie rein und so weiter. Ja? Geht einkaufen, ja? Stellt vor ihre Tür. Ja? Er sagt, oh Allah, oh, findet Essen vor sich. Er sagt, oh, danke Allah, du hast mir Essen gegeben und so. Und dann springt er aus dem Gesicht und sagt, aha, ich habe dich erwischt, ich habe das Essen gekauft. Ja? Da, siehst du, es gibt keinen Gott. Der sagt, oh Allah, danke, ja, dass du mir Essen gegeben hast und den Käfer dafür bezahlen lassen hast. Subhanallah. Ja, nein, das ist, Alhamdulillah, das ist Tawhid. Allah musta'an. Das ist ein Überzeugen. Subhanallah. So muss ein Muslim sein. Allah musta'an. Tayyib, das war's, inshallah, diese zwei Regeln für heute. Nächstes Mal machen wir die anderen zwei. Dann sind wir auch fertig damit. Subhanakallah, bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.